WDR 5. Neugier genügt. Sätze aus Trivialromanen. Sie zitterte, als sie neben ihm im Auto saß. Im Auto beschlug sein warmer Atem die Windschutzscheibe. Er half ihr aus dem Auto und hielt dabei ihre Hand länger fest, als es nötig war. Sie beugte sich ins Auto und nahm den unverwechselbaren Geruch von Leder und gutem Tabak wahr. Er beobachtete sie aus dem Auto und bewunderte die verführerischen Bewegungen ihrer Hüften. Hier im Wagen neben ihm kam das Böse nicht an sie heran. In den Bewegungen, wie er den Wagen bediente, lag die träge Grazie einer Raubkatze. Der Wagen war unversehrt, aber sein Besitzer hatte bei ihr tiefe Wunden hinterlassen. Zusammengekauert saß sie in ihrem Wagen und versuchte, den Mut aufzubringen, endlich in sein Leben zu treten. Für das Automobil, dieses neuartige Fortbewegungsmittel zu Beginn des 20. Jahrhunderts, interessierten sich leidenschaftlich auch die Schriftsteller. Sie schrieben nicht nur über den Rausch der Geschwindigkeit, über den Fortschritt und die Faszination an der modernen Technik, sondern sorgten auch energisch dafür, diese Erfahrung persönlich zu machen und zu den ersten stolzen Besitzern zu gehören. Karl Zuckmayer zum Beispiel kaufte sich nach dem Erfolg des Hauptmann von Köpenick einen Ford. Rudyard Kipling erwarb nach Erscheinen des Dschungelbuchs einen Rolls-Royce Silver Ghost. Leon Feuchtwanger nach dem Roman Jud Süß einen neuen Buick. Erich Maria Remarque seinen ersten Lancia für Im Westen nichts Neues. Truman Capote stellte sich nach dem Erfolg von Frühstück bei Tiffany einen Jaguar in die Garage. Und Thomas Mann erstand von dem Geld für den Zauberberg ein sechssitziges Fiat Cabriolet. Nachdem er den Literatur-Nobelpreis verliehen bekommen hatte, stieg er auf eine feudale Achtzylinder-Horch-Limousine um. Auch den Alltag erfolgreicher Schriftstellerinnen hat nicht so sehr verändert wie der Besitz eines eigenen Autos. Zum Beispiel schreibt Virginia Woolf in ihrem Tagebuch 1927, dass sie an nichts anderes mehr denken könne, als an diesen Motorwagen. Ja, das Auto erweist sich als die Freude unseres Lebens. Ein zusätzliches Leben. Frei und beweglich und luftig. Sie liebte diese faszinierende Mobilität im Gegensatz zu ihrer ruhigen Schreibtischarbeit. Gertrude Stein, die amerikanische Autorin, nutzte, ähnlich wie ihr russischer Kollege Wladimir Nabokov, das Auto zum Schreiben. Während der abseits und in Ruhe auf dem Rücksitz seines Buick arbeitete, stellte sich Gertrude Stein mitten in Paris an eine belebte Kreuzung und schrieb. Der Großstadtverkehr, das Menschengetümmel und der Straßenlärm wirkten anregend und inspirierend auf sie. Thomas Manns Tochter, die Schriftstellerin und Schauspielerin Erika Mann, war eine besessene Autofahrerin. Mit ihrem Ford Cabrio bereiste sie die halbe Welt und führte kleine Reparaturen selbst aus. 1931 zählte sie bei einem 14-tägigen Autorennen durch ganz Europa zu den Siegern. Ähnlich waghalsige Rennen fuhr, rund 20 Jahre später, die junge Françoise Sagan. Die rausch- und todessüchtige Schriftstellerin schrieb: Es gibt ein Spiel, das mich verzückt. Nachts, so gegen 3 Uhr früh, begeben wir uns, mein Bruder und ich, zur Place Saint-Sulpice. Er am Steuer seines Jaguars, ich am Steuer meines Gordinis. Mit mehr als 100 Stundenkilometern rasen wir direkt auf uns zu und bremsen im allerletzten Moment. Für das Geld, das sie für den Roman Bonjour Tristesse einnahm, kaufte sie sich 2 Jaguar-Cabriolets, einen Gordini und einen Aston Martin. Sätze aus Trivialromanen. Ihre Finger trommelten rastlos gegen das Lenkrad. Sie ließ den Kopf verzweifelt auf das Lenkrad fallen. Er saß hinter dem Lenkrad und blickte angespannt in die Nacht. Bedrückt setzte sie sich hinters Lenkrad und streichelte geistesabwesend den Beifahrersitz. Er zog die Brauen zusammen und seine Hände schlossen sich fester um das Lenkrad. Ihre Hände waren so feucht, dass ihr beinahe das Lenkrad entglitten wäre. Hastig glitt sie hinter das Lenkrad. Jetzt war nicht der Moment für Tränen oder philosophische Betrachtungen. Auf der Hand, mit der er lenkte, blitzte ein Ring mit einem Onyx, der ebenso schwarz war wie die feinen Haare auf seinen schlanken Fingern. Er schlug wütend mit der Faust auf das Lenkrad und fuhr ohne nachzudenken los. Der Siegeszug des Automobils begann eigentlich 1886, als Karl Friedrich Benz den Motorwagen Nummer 1 zum Patent anmeldete. Das Automobil mit Verbrennungsmotor fuhr 16 Stundenkilometer. Es löste endlich alle Fuhrwerke ab, die von Pferden oder anderen Zugtieren gezogen wurden. Aber auch in England, Frankreich, Österreich und in Amerika lief die Entwicklung und technische Verbesserung des Autos auf Hochtouren. Noch im Jahr 1900 wurden in den Vereinigten Staaten 40% der Automobile mit Dampf betrieben, 38% fuhren elektrisch und nur 22% mit Benzin. Die Amerikaner produzierten später wohl die größten und verwegensten Autos. Der amerikanische Schriftsteller Stephen King beschreibt in seinem Roman Christine die Liebe eines jungen Mannes zu einem Auto und die Folgen dieser Abhängigkeit. Es hatte ihn erwischt. Liebe auf den ersten Blick. Die linke Hälfte der Windschutzscheibe war zerplatzt und hatte ein staubverklebtes Spinnwebenmuster. Die rechte hintere Ecke des Verdecks war eingedrückt und hässliche Rostbeulen nisteten wie Austernbänke unter den Türen, wo das Chassis irgendwo angeschraubt war und seinen Lack verloren hatte. Die hintere Stoßstange war amputiert, der Kofferdeckel klaffte und die Polsterwatte blutete vorne und hinten aus mehreren Schlitzen in der Sitzverkleidung, als hätte jemand mit einem Messer darin herumgesäbelt. Ein Reifen war platt, die anderen so blank, dass schon das Nylongewebe durch den Gummi hindurch schimmerte. Am schlimmsten war die dunkle Öllache unter dem Motorblock. Arnie hatte sich in einen 1958er Plymouth Fury verliebt, in einen von diesen langen Schlitten mit Haifischflossen an den Kotflügeln. Hinter der rechten Hälfte der Windschutzscheibe, die nur verstaubt und nicht geborsten war, hing ein altes, von der Sonne vergilbtes Pappschild mit der kaum noch leserlichen Aufschrift »Zu verkaufen«. Wladimir Nabokov, von Russland über Deutschland nach Amerika emigriert, schreibt seinen Erfolgsroman »Lolita«, in dem das Auto eine Hauptrolle spielt, in seinem grünen Buick, hauptsächlich aber im Fond seines geliebten schwarzen Oldsmobiles. Der Erfolg dieses Romans ermöglicht Nabokov, sich mehr mit seiner Schmetterlingsforschung zu beschäftigen. Seine Frau notierte: 400 Kilometer durch bedrückende Landschaft auf der Suche nach Ferniensis. 200 Kilometer für 3 Nihilitea. In einigen Jahren fuhren sie rund 150.000 Kilometer kreuz und quer durch Amerika, um bestimmte Schmetterlinge zu finden. Dafür blieben ein Plymouth, ein 1946er Oldsmobile und 2 Buicks auf der Strecke. In Deutschland nahm der Dichter Hermann Hesse die Entwicklung der Automobilindustrie und den zunehmenden Verkehr auf den Straßen missbilligend zur Kenntnis. In seinem Roman »Der Steppenwolf« inszeniert er eine böse, hinterhältige Jagd auf Automobile. Und als er 1949 als Beifahrer über den Julia-Pass fuhr, schrieb er ein Gedicht, wo es am Schluss heißt: »Nur keine Zeit, nur keine Zeit. Wir hasten mit, es ist noch weit. Bis Bivio, bis Chur, Paris, Berlin, wir hasten auf der hageren Straße hin. Wir sehen grad entlang die Wolken ziehen, das Steingeröll mit blinden Wasserlachen. Die graue Kühle will uns schauern machen. Doch die Maschine reißt uns ohne Gnade hinan, hinab, hinweg. Heroisch hart ins Grau empor, die steile Steinwelt starrt. Wir fliehen, fliehen und wir fühlen. Schade.« Dabei genoss der Schriftsteller es sehr, vor allem im Alter, sich sowohl in amerikanischen wie in deutschen Autos durch die Gegend chauffieren zu lassen. Er selbst besaß keinen Führerschein. Ebenso wenig wie Thomas Mann. Dieser ließ sich von Frau, Tochter oder einem Chauffeur kutschieren. Nach 1933 wurden Manns Horchlimousine und sein Buick beschlagnahmt. Im amerikanischen Exil wird es wieder ein Buick Convertible. Hübsch, dunkelblau, mit Radio, Heizung und allem Komfort. Ford hat ein Auto gebaut. Das fährt ein wenig laut. Es ist nicht wasserdicht und fährt auch manchmal nicht. Dieser Vierzeiler von Bertolt Brecht vertritt den Buchstaben F in seinem Gedicht »Das Alphabet«, in dem er für jeden Buchstaben einen Vierzeiler gedichtet hat. Einen Ford fuhr Brecht nur einmal in seinem Leben. Nachdem ihm 1933 sein österreichischer, prächtiger Steierwagen beschlagnahmt wurde, da er ihn zu kommunistischen Umtrieben benutzt haben soll, kaufte er sich im dänischen Exil vom Vorschuss für die dänische Ausgabe der Dreigroschenoper den Ford Modell T. Brecht war bekannt als Autonarr. Er fuhr einen Daimler, einen Opel 4, einen Lincoln, einen Buick und immer wieder den österreichischen Steierwagen. Einen davon hatte Bertolt Brecht 1929 als Dank für einen Werbetext bekommen, in dem er nicht verschwieg, dass dieses Auto in einer Waffenfabrik gebaut wurde. Wir stammen aus einer Waffenfabrik. Unser kleiner Bruder ist der Mannlicher Stutzen. Unsere Mutter aber eine steirische Erzgrube. Wir haben 6 Zylinder und 30 Pferdekräfte. Wir wiegen 22 Zentner. Unser Radstand beträgt 3 Meter. Jedes Hinterrad schwenkt geteilt für sich. Wir haben eine Schwenkachse. Wir liegen in der Kurve wie Klebestreifen. Unser Motor ist ein denkendes Erz. Mensch, fahre uns! Wir fahren dich so ohne Erschütterung, dass du glaubst, du liegst in einem Wasser. Wir fahren dich so leicht hin, dass du glaubst, du musst uns mit deinem Daumen auf den Boden drücken. Und so lautlos fahren wir dich, dass du glaubst, du fährst deines Wagens Schatten. Bertolt Brecht verwegen in Lederjacke, Schlägermütze und mit einer Zigarre im Mund am Steuer. So kannten ihn seine Freunde. Sätze aus Trivialromanen. Als sie nach Hause fuhr, begann langsam die Furcht an ihr zu nagen. Während der Heimfahrt legte er seine Hand auf ihren Schenkel. Er fuhr so sicher, dass sie ihm ihr Leben anvertraut hätte. Während der Fahrt schloss sie die Augen und stellte sich seinen nackten Körper vor. Als er sich auf die Fahrt konzentrierte, sah sie seine Lippen, die ausgesprochen sinnlich wirkten. Und die kleinen Fältchen um den Mundwinkel verrieten Lebenserfahrung. Sie fuhren dahin, ohne viel zu sagen, ohne überhaupt zu wissen, wohin sie fuhren. Sie fuhr Richtung Süden und die Schönheit der Landschaft half ihr über den Schmerz hinweg. Während er fuhr, sah sie von der Seite sein Profil, das aus warmem, dunklen Basalt gemeißelt schien. Sie fragte nicht, wohin sie fuhren. Das ganze Leben erschien ihr wie ein Abenteuer. Der Schriftsteller Erich Kästner ist vor allem wegen seiner Kinderbücher »Emil und die Detektive« oder »Das fliegende Klassenzimmer« berühmt. Seine zeitkritischen Artikel und Kabaretttexte aber hatten zur Folge, dass die Nationalsozialisten 1933 in Berlin auch Bücher von ihm verbrannten. Kästner beschreibt in einem Gedicht einen Familienausflug. Der stolze Vater fährt seine Familie durch die Gegend. Und er steuert ohne Fehler über Hügel und durch Täler. Tante Paula wird es schlecht. Doch die übrige Verwandtschaft blickt begeistert in die Landschaft. Und der Landschaft ist es recht. Um den Kopf weht eine Brise von besonnter Luft und Wiese, dividiert durch viel Benzin. Onkel Theobald berichtet, was er alles sieht und sichtet. Doch man sieht's auch ohne ihn. Den Gesang nach Kräften pflegend und sich rhythmisch fortbewegend, strömt die Menschheit durchs Revier. Immer rascher jagt der Wagen und wir hören Vater sagen, dauernd Wald und nirgends Bier. Aber schließlich hilft sein Suchen. Er kriegt Bier, wir kriegen Kuchen und das Auto ruht sich aus. Tante schimpft auf die Gehälter und allmählich wird es kälter. Und dann fahren wir nach Haus. Die Freude am Fahren, Das Gefühl von Fortschritt und Freiheit, das sich zu Beginn des Automobilzeitalters breit gemacht hatte, ist heute auf vollen Autobahnen und im Stau nur noch begrenzt vorhanden. Die bevorstehende Digitalisierung wird noch einmal alles ändern. Wird das Automobil ein rollender Computer, der gleichzeitig alles überwacht, speichert und auswertet? Ein Sensor im Armaturenbrett wird die Müdigkeit des Fahrers erkennen. Sein Lenkverhalten konstatiert Ermüdungserscheinungen und Konzentrationsschwächen oder über die Augen möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum. Die Daten werden über den Zündschlüssel gesendet. Nummernschilder werden bei Kontrollen ohnehin gescannt. Kaum vorstellbar, dass sich ein Peter Handke, eine Hertha Müller, ein Eugen Ruge oder eine Julie C. in so ein Überwachungsgefährt setzen würden. Vielleicht kommt es ja aber auch ganz anders, als man es sich heute vorstellen kann. Große Tränen liefen über ihre Wangen, als sie in das Auto stieg. Als er ihren Blick beim Einsteigen sah, wusste er, dass er ihr noch etwas bedeutete. Mit weichen Knien stieg sie ein. Als sie eingestiegen war, küsste er ihren Einwand fort. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.